Kundgabe 5781. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.10.1953. Unterordnen des Willens. Ordnet euch stets nur meinem Willen unter, der nur Liebe von euch fordert, und euer Lebenswandel auf Erden wird mir wohlgefällig sein. Ihr werdet Gnade finden vor meinen Augen, und meine Liebe habet ihr gewonnen, die euch zwar gilt seit Anbeginn, die euch aber in ihrer Kraft nicht mehr berühren konnte. So wie ihr jedoch in meinen Willen eingegangen seid, dass euer ganzes Denken und Wollen anstrebt, mich nicht zu betrüben, kann meine Liebe wieder in ganzer Kraft auf euch einwirken. Das heißt, in dem Maße, dass ihr ertragen könnet auf Erden. Denn ihr seid nun wieder zu mir zurückgekehrt, von dem ihr euch einst freiwillig getrennt habt. In meinen Willen einzugehen heißt bemüht sein, euch in der Ordnung zu bewegen, die Grundgesetz ist von Ewigkeit. Alle guten Eigenschaften zur Vollendung zu bringen, alle schlechten Eigenschaften abzulegen, euch zu formen nach göttlichem Prinzip. Die Liebe in euch zur höchsten Entfaltung zu bringen. Denn vollendet sein heißt, Liebe erfüllt sein. Vollendung ist ein göttlicher Zustand, ein Zustand, der keinen Mangel aufweiset, der also auch Voraussetzung ist, um in meiner Nähe, um mit mir vereint zu sein. Und um diesen seligen Zustand zu erreichen, muss ich der Wille meines Geschöpfes völlig meinem Willen angleichen. Es muss so vollständig in meinen Willen eingehen, dass nun ein gemeinsames Wirken einsetzet, was auch das Gleiche bedeutet wie Aufgeben jeglichen Widerstandes, jeglichen eigenen Willens, also im freien Willen zurückzukehren, zu mir. Dieses Ziel solltet ihr Menschen auf Erden erreichen. Ihr solltet den Beweis erbringen, dass ihr mir angehören wollet auf ewig, indem ihr mich allein anerkennet und anstrebet, indem all euer Sinnen und Trachten auf Erden ist, so zu leben, wie es mir wohlgefällt. Dieser Wille ist die bestandene Erdenlebensprobe. Und ist dieser Wille in euch, so seid ihr gerettet für die Ewigkeit. Denn die Kraft geht euch von mir aus zu, euren Willen auszuführen und nach meinem Willen zu leben, so wie ich nur euren mir zugewandten Willen ersehe. Ich will, dass ihr selig werdet, kann aber nicht euren Willen in eine andere Richtung zwingen, weil ihr selbst bestimmet. Doch meine Liebe umfasset meine Geschöpfe, die aus eigenem Antrieb mir zu Willen sind, die meine Kinder geworden sind und es bleiben werden bis in alle Ewigkeit. Amen.